Langsam ist einer nach dem anderen wieder aufgestanden, als letzter der Stadelberger. Kaum ist richtig was passiert, sie haben bloß alle ein bisschen arg herbeidelt ausgeschaut. Die Gewänder vom Pfarrer und vom Mesmer waren vollkommen durcheinander. Wenn man genau hingeschaut hat, hat man gesehen, dass sie ganz schön verrissen waren. Das Barett vom Pfarrer war so neidruckt, dass man es nicht mehr hat brauchen können. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis jeder wieder gewusst hat, was eigentlich los ist. Und dann haben alle auf den Weizinger geschaut, der wo mit dem Mesmer angefangen hat zu diskrieren. Er hat behauptet, dass der, nebenbei bemerkt der Störschneider in die mittlere Jahr, Vater von einem Haufen Kinder, ein ganz gescheiter Lagel sei und dass das nicht braucht hätte, dass er ihm das Kreuz auf sein Grind haut. Der Mesmer war noch ganz benebelt, seine Knie haben zittert und er hat zu seinem Glück gar nicht gewusst, was er dem Narren der Weizinger sagen soll. Aber weil man sich wieder an Sarg erinnert hat, ist der Weizinger abgelenkt worden und hat eine Ruhe gegeben. Der Sarg war noch ganz im Straßengraben gelegen und hat geduldig gewartet. Dann hat man auf die Straße geklopft und auf einer Bahre wie auf einem Schlitter nuntergeschleift. Hinter ihm hat sich der Zug wieder aufgestellt. Wie es am Gottsager hingekommen sind, haben die Kirchenglocken angefangen zum Leiden. Nachher haben die vier Bauern den Sarg wieder auf den Buckel genommen und haben ihn zu der neigeschaufelten Grube in den Friedhof getragen, die wo das Grab von der Wimmerin wären sollte. Die ganze Zeit haben die Glockenglieder, genauso wie jeden Sonntag, wo es nur die Verstorbene zur Kirche gerufen haben. Sie haben erst aufgehört, wie der Pfarrer mit dem Requiem Aeternam Dona eis Domine angefangen hat. Nur einmal ist der Sarg eingesegnet worden und dann haben sie ihn in den hartgefrorenen Boden nuntergelassen. Die Wimmerbäuerin Therese Höber hat endlich ihre Ruhe gehabt.